Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Dr. Goetsch. Guten Morgen, Miss Lomax. Bitte kommen Sie herein. Dankeschön. Na, oh, das ist doch ein sehr nettes Zimmer. Mhm. Sind Sie mit dem Hotel zufrieden? Oh ja, sehr. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Mhm, danke, ausgezeichnet. Vater sitzt übrigens schon unten in der Halle. Ah ja, ich bin nur schnell vorbeigekommen, um Ihnen zu sagen, dass wir eventuell unsere Pläne ändern müssen. Ach. Gestern Abend waren wir uns ja noch einig darüber, dass ich besser ein oder zwei Tage warte, bevor ich meinen Bericht dem Ministerium unterbreite, in der Hoffnung, dass noch irgendetwas Neues auftaucht. Ja, und? Tja, inzwischen bin ich aber heute Morgen schon angerufen worden. Ich soll zum Minister. So? Ja, ist denn irgendetwas passiert? Das weiß ich nicht, aber offenbar ist es sehr dringend. Und falls er mir irgendwelche Fragen stellt, werde ich ihm natürlich alles sagen müssen. Natürlich. Aber Sie sagen uns doch bitte Bescheid, wie es ausgegangen ist, ja? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich komme auf dem Rückweg noch einmal vorbei. Nehmen Sie eine Zigarette, Dr. Goetsch? Nein, danke. Ich war sehr befriedigt, als ich von Kommissar Grant hörte, dass Sir William Stacy wieder aufgefunden worden ist. Auf einer der Orkney-Inseln, nicht wahr? Ja, in Pentlandscary. Ich hatte nie daran gezweifelt, dass er früher oder später wieder auftaucht. Dann ist also diese Ogden-Affäre erledigt. Eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Ihr Wissenschaftler seid alle gleich. Der Fall ist gelöst, die Erklärung ist ganz einfach, aber trotzdem wollt ihr unbedingt noch weiter etwas dahinter suchen. Ja, aber um zum Zweck unseres Gesprächs zu kommen, ich habe Sie heute Morgen hierher gebeten, um Sie um Ihre Meinung über die Schwierigkeiten in Penwood zu bitten. In Penwood, Sir? Ja, ich habe die Akten schon in Ihr Büro geschickt. Oh, das tut mir leid. Ich war die ganze Zeit in Ogden. Ich bin schon seit 14 Tagen nicht mehr in meinem Büro gewesen. Naja, kein Mensch kann gleichzeitig an zwei Orten sein. Ja. Was sind das für Schwierigkeiten in Penwood, Sir? Ja, da stimmt irgendetwas nicht mit dem Wasserreservoir. Ich habe die Einzelheiten jetzt nicht hier. Aber bitte, nehmen Sie sich der Sache an, sobald Sie können. Natürlich, Sir. Die Öffentlichkeit macht immer gleich ein Riesentheater, wenn es sich um die Wasserversorgung handelt. Und ich möchte unbedingt vermeiden, dass die Sache vors Unterhaus kommt. Aber hat der Minister denn Ogden überhaupt nicht erwähnt, Dr. Goetsch? Er hat lediglich seine Befriedigung darüber geäußert, dass Sir William in Sicherheit ist. Das Einzige, was ihn zu interessieren schien, waren irgendwelche Schwierigkeiten mit einem Wasserreservoir. Was? Ja, irgendetwas stimmt nicht mit der Wasserversorgung in Penwood. Er hatte Angst, jemand könne im Parlament Fragen darüber stellen. Da werde ich also wohl oder übel hinausfahren müssen. Entschuldigen Sie. Bitte. Hallo? Helen? Ach, Vater, wo bist du denn? Ja, ich bin im staatlichen Versuchslabor. Ich wollte dir nur sagen, dass ich erst am späten Nachmittag zurückkomme. Ich will das Resultat hier abwarten. Zum Essen bin ich also nicht im Hotel. Gut. Dr. Goetsch ist gerade hier, Vater. Möchtest du ihn sprechen? Ja, gern, bitte. Mein Vater möchte Sie sprechen. Oh ja, danke. Guten Morgen, Professor. Hallo, Dr. Goetsch. Ich habe mich gerade nach dem Knochen erkundigt, den Sven auf mir geschickt hat. Oh, ja, ja. Ist die Analyse schon fertig? Noch nicht. Das Ergebnis soll noch einmal überprüft werden. Aber ich glaube, Sie werden sehr überrascht sein, wenn Sie den Befund erfahren. Ja? Warum? Im Augenblick kann ich Ihnen noch nichts Genaues sagen. Wir sehen uns aber doch später, nicht wahr? Ja, gewiss, ja. Auf Wiedersehen, Professor. Ihr Vater schien ganz aufgeregt. Ja. Ja, wenn er erst spät nachmittags heute wieder zurückkommt, weiß eigentlich noch gar nicht, was ich den ganzen Tag anfangen soll. Vielleicht. Haben Sie Lust, mit mir nach Penwood hinauszufahren? Oh ja, mit großem Vergnügen. Darf man das? Ja, aber natürlich, warum denn nicht? Wo liegt denn Penwood? Das Reservoir liegt etwa 25 Kilometer von hier an der großen Ausfallstraße nach Westen. Thank you. Wissen Sie, Dr. Goetsch, seit gestern Abend beschäftigt mich dauernd der Gedanke an diese Wesen, die ihrer Ansicht nach irgendwo unter der Erdoberfläche leben. Irgendwo im Erdinnern. Und Sie überlegen sich, wie Sie dort existieren, atmen und überhaupt da unten leben können. Ja. Mhm. Die Temperatur steigt doch alle 30 bis 35 Meter um je einen Grad, nicht wahr? Ja, mit Unterschieden vermutlich, kann man sich aber akklimatisieren. Ja, aber wie ist das mit der Nahrung zum Beispiel? Na, die ließe sich doch aus dem Meer gewinnen, Luft übrigens auch. Durch eine Art künstlicher Kiemen. Und Kohle ist natürlich unbeschränkt vorhanden, Mineralien, natürliches Gas ebenso. Aber die Ausnutzung dieser Energien würde ein außerordentliches technisches Können voraussetzen. Und die Maschine? Die stellt doch auch eine erstaunliche technische Leistung dar. Undenkbar wäre es durchaus nicht, dass diese Wesen sich eine ganze Stadt aufgebaut haben. Ein riesiges Labyrinth von unterirdischen Gängen. Aber wie wäre das möglich? Wäre es so unmöglich? Die Alchemisten des Mittelalters hatten eine ähnliche Theorie. Und fantastischer als der damaligen Zeit der Gedanke an Fernsehen, Radio und moderne Luftfahrt gewesen wäre. Das ist es auch nicht. Ach ja, da ist ja schon das Reservoir links. Ja, ich glaube, Sie bleiben am besten im Wagen sitzen. Ja? Ja, natürlich. Ich werde mich beeilen, so gut ich kann. Auf dem Rücksitz dahinter liegen ein paar Illustrierte. Und Zigaretten, die sind da im Handschuhfach. Vielen Dank, ich werde mich sicher nicht langweilen. Wenn Sie hier ans Fenster kommen wollen, dann zeige ich Ihnen, wo die Filteranlage Nummer 3 liegt. Da sehen Sie, wo der Wagen steht da unten. Ah ja, das ist sogar mein Wagen. Ja, von hier aus haben Sie einen guten Überblick. Dort hat nämlich der ganze Ärger angefangen. Ah, da unten. Ne? Ja, ja. Inzwischen hat sich die Sache aber auch auf die anderen 4 Anlagen ausgedehnt. Mhm. Ja, unsere Kapazität beträgt etwa 25 Millionen Liter. Und wir beliefern etwa 750.000 Menschen mit Wasser. Oh, so viel, ja. Ja, Sie können sich also vorstellen, was für Kopfzerbrechen uns diese Störung macht. Nun, von hier aus ist ja nichts Ungewöhnliches zu sehen. Ja, ganz richtig. Die Wasseroberfläche ist völlig ruhig und friedlich. Aber wenn man näher kommt, dann sieht das weniger günstig aus. Ich habe hier eine Probe von dem Wasser hier in der Flasche. Das sehen Sie selbst. Das hat eine sirupähnliche Konsistenz, was? Ja, nur dass es eben nicht wie Sirup schmeckt. Sehen Sie, es ist etwas verfärbt und riecht doch ein wenig modrig. Ja. Mhm, Ja, wann haben Sie das zum ersten Mal bemerkt? Vor etwa 14 Tagen, am 23. Einer unserer Angestellten beobachtete auf seiner täglichen Routineinspektion, dass das Wasser nicht mehr ganz klar war. Er hielt es zunächst für eine optische Täuschung, aber kurz darauf kamen auch schon die ersten Beschwerden von Abnehmern. Ja, es muss ein sehr peinliches Gefühl sein, wenn man den Küchenhahn aufdreht und eine sirupartige Flüssigkeit herauskommt. Allerdings. Sagen Sie, hat jemand davon getrunken? Glücklicherweise nur ein kleiner Junge. Er wurde krank, hat sich aber inzwischen wieder erholt. Ja, selbstverständlich wurde das Reservoir sofort geschlossen. Das Wasser für den betreffenden Stadtteil kommt jetzt aus einer anderen Anlage. Tja, aber damit ist unser Problem nicht gelöst. Sagen Sie, Mr. Hamilton, es handelt sich also nicht um eine chemische oder bakteriologische Verseuchung. Nein, nein. Was die Veränderung in der Konsistenz und im Geruch hervorruft, das wissen wir immer noch nicht. Jedenfalls ist es völlig untrinkbar. Ich habe es selbst versucht. Haben Sie die Reservoirs geleert und wieder gefüllt? Ja, schon dreimal, aber innerhalb von 2 oder 3 Stunden ist das Wasser wieder genauso dick und unklar. Ah, ja, ja. Wo haben Sie Ihr Wasser her? Nur aus dem Fluss, nicht weit von hier. Aber wir haben das Flusswasser bis hinauf zur Quelle untersuchen lassen. Dort ist keine Spur von Trübung oder sonstigen Erscheinungen entdeckt worden. Das ist eigentümlich. Wir haben auch alle erdenklichen Methoden der Klärung ausprobiert. Erfolglos. Wissen Sie, was das Eigenartigste ist? Na? Ein anderes Reservoir, nur 30 Kilometer entfernt von hier, weist keinerlei derartige Störungen auf. So. Naja, ich möchte doch gern mal hinuntergehen und mir die Kläranlage ansehen, wenn Sie nichts dagegen haben. Ja, bitte nur... Also bestehen irgendwelche Bedenken dagegen? Nein, aber ich muss Sie warnen. Wissen Sie, mehrere Leute, die da unten gearbeitet haben, sind von Übelkeit befallen worden. Sodbrennen, Erbrechen. Sie sind sofort ärztlich untersucht worden, ohne dass eine direkte Ursache festgestellt werden konnte. So. Ich werde es trotzdem riskieren. Ich hatte sie schon fast aufgegeben, Dr. Goetsch. Hat das aber lange gedauert. Es tut mir sehr leid. Neues Problem? Allerdings, und zwar ein sehr peinliches. Das ganze Wasser hier im Reservoir ist irgendwie verdorben. Es ist dickflüssig wie Sirup. Es erzeugt Übelkeit und ist untrinkbar. Bakterien? Nein, eben nicht. Die Ursache ist völlig unerfindlich. Ist die Lage ernst? Nein, im Augenblick noch nicht, aber sie könnte es werden, wenn sich die Störung ausbreitet. Wann hat es denn angefangen? Oh ja, das war... vor etwa 14 Tagen am 23. Ach, heute? Ja. Genau an dem Tag, an dem Sie nach Oakton kamen? Ja, genau an dem Tag, ja. Ach, na, entschuldigen Sie, das hätte ich fast vergessen. Wollen wir irgendwo anhalten und zum Mittagessen? Nein, danke, vielen. Aber es ist schon sehr spät und Sie haben doch sicher seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. Ich möchte uns den Ausflug nicht verderben, aber ehrlich gesagt, ich fühle mich gar nicht sehr wohl. Aber es tut mir leid, was ist es denn? Mir ging es noch ausgezeichnet, als wir in Penwood ankamen, aber seit einer Viertelstunde ist mir ganz merkwürdig. Aha. Irgendeine Übelkeit, tut mir leid. Aber bitte, Sie brauchen sich doch nicht zu entschuldigen. Das ist komisch zugegeben, mir ist es auch nicht ganz gut. Hamilton hat mich auch gewarnt, nicht in die Nähe des Wassers zu gehen. Wie bitte? Was? Sie saßen in dem Wagen direkt neben der Kläranlage? Ich verstehe nicht ganz. Die Arbeiter haben scheinbar über Ähnliches geklagt. Ist Ihnen ernsthaft schlecht? Nein. Sehr schlimm ist es nicht. Ich bin bestimmt gleich wieder in Ordnung. Ja, sagen Sie mal, wir sind auf der Hinfahrt hier in der Nähe an einem kleinen Hotel vorbeigekommen. Da könnten wir doch halten und ein Glas Cognac würde wahrscheinlich Wunder wirken. Na, wie geht's Ihnen jetzt? Viel besser, danke. Möchten Sie nicht doch etwas essen? Nein, das riskiere ich lieber nicht. Und wie fühlen Sie sich jetzt? Ja, ich bin wieder ganz auf dem Damm. Aber ich stand ja auch nur ein paar Minuten an der Kläranlage und Sie müssen mindestens eine halbe Stunde dort im Wagen gesessen haben. Was kann nur die Ursache sein? Ja, ich habe keine Ahnung. Aber es ist offenbar auf ein verhältnismäßig kleines Gebiet beschränkt. Ich hätte Sie nicht mitnehmen sollen, Miss Lomax. Könnten Sie nicht auf dieses Miss Lomax verzichten? Doch, wenn Sie auf den Dr. Goetsch verzichten. Gern. Sagen Sie, Dr. Sagen Sie... Andrew. Andrew. Ja. Jetzt geht's mir wirklich ganz gut. Na, wunderbar. Dann sollten wir vielleicht doch weiterfahren. Wie spät ist es eigentlich? Ach, meine Uhr ist stehen geblieben. Um Punkt 1:03... Punkt 1:30... Aber es ist bestimmt schon viel später. Nein, es muss später sein, eigenartig. Was? Das ist wirklich eigenartig. Meine Uhr ist auch um 1:30 stehen geblieben. Helen! Was? Beide Uhren sind magnetisch geworden. Wie kann das passiert sein? Das frage ich mich auch. Sagen Sie, Helen, können Sie von hier aus allein ins Hotel zurückfahren? Wo wollen Sie hin? Ich möchte nach Northolt. Zum Flugplatz? Ja, ich möchte versuchen, mich über das Reservoir von Penwood fliegen zu lassen. Wozu? Das ist nur eine Idee. Aber wie können aber Sie da ohne weiter? Keine Angst, ich habe alle Vollmachten. Eine Frage von ein paar Anrufen. Aber sowas lässt sich doch immer machen. Herein. Oh, kommen Sie Abend, herein, Andrew. Ich wollte spätestens um 8 Uhr hier sein, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Es tut mir sehr leid. Andrew, mein Vater ist nicht zurückgekommen. Was sagen Sie da? Ja, er ist nicht auf seinem Zimmer. Ich dachte, er sei vielleicht aufgehalten worden und habe dann das Labor angerufen. Aber dort ist er schon um 6:30 Uhr weggegangen. Er müsste seit mindestens einer Stunde hier sein. Es ist kein sehr weiter Weg durch den Park. Vielleicht hat er beim Portier eine Nachricht hinterlassen. Nein, ich habe mich schon erkundigt. Also machen Sie sich keine Sorgen darüber, Helen. Ich glaube nicht, dass ihm etwas zugestoßen ist. Haben Sie Ihren Flug schon gemacht? Oh ja. Und auch eine sehr eigenartige Entdeckung. Das ganze Reservoir wirkt wie ein riesiges magnetisches Feld. Ein magnetisches Feld? Ja, und doch ist an dem Reservoir nichts, was das verursacht haben könnte. Es sei denn... Aber selbstverständlich. Warum habe ich denn nicht gleich daran gedacht? Es sei denn, dass diese Störungen von unter der Erde herrührt. Moment, ich gehe schon hin. Hallo? Ja? Ja, am Apparat. Oh, danke vielmals. Vielen, vielen Dank. Oh, das war der Portier. Mein Vater kommt eben herauf. Ja. Das freut mich aber. Ich hatte eigentlich auch nichts Schlimmes erwartet. Aber sagen Sie, Andrew, wie könnte das Wasser in dem Reservoir von unter der Erde her beeinflusst werden? Durch diese Kreaturen wieder. Eine Art Bombardement, würde ich sagen, nach allem, was wir wissen. Ein Bombardement? Nicht im üblichen Sinne natürlich. Mit kleinen, sehr rapiden Partikelchen. Die Veränderung im Wasser ist nämlich meiner Ansicht nach molekular. Die Atome werden enger zusammengedrängt und auf diese Weise verdichtet sich das Wasser. Oh, Vater! Wo hast du denn gesteckt? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Ich bin im Park spazieren gegangen. Ach, Herr Professor, haben Sie die Resultate? Resultate? Was für Resultate? Na, der Analyse des Knochens, den Svernov Ihnen geschickt hat. Was sagen Sie davon, Svernov? Hat mir nie etwas geschickt. Ein sehr netter Spaziergang war das. Ich gehe gern spazieren. Gottes Willen, Andrew, was ist mit dem geschehen? Nimm dich zusammen, Helen. Wir können es nicht mehr ändern. Was quasselt ihr beide da? Darf denn ein alter Mann nicht allein mehr im Park spazieren gehen? An einem so schönen Abend? Natürlich, Vater. London ist doch eine wunderbare Stadt. Bin sehr froh, dass wir diesen Ausflug hierher gemacht haben, meine Liebe. Aber Vater, wir sind nicht nur auf einem Ausflug hier. Was sagst du? Wir sind hier, weil Dr. Goetsch es für wichtig hielt. Ja, da hat auch sehr recht. Alle Menschen sollten London besuchen. Das gehört zur Bildung. Nein, Vater. Wir sind hierher gekommen, weil in Ogden so viel passiert ist. Erinnerst du dich denn nicht mehr? An das Verschwinden von Sir William Stacy. Und an die Gruben und an diese Maschine, die von unter der Erde kam. Vielleicht hätte ich nicht so lange spazieren gehen sollen. Ich habe Kopfweh. Ich bin richtig müde. Wahrscheinlich die Luftveränderung. Ich gehe lieber gleich auf mein Zimmer. Ich bringe dich hinauf. Was? Mach doch keine Geschichten. Morgen bin ich wieder frisch. Gute Nacht. Gute Nacht. Ob ich einen Arzt holen soll? Nein, das hat keinen Sinn. Er ist nicht krank. Ein wenig konfus, aber sonst normal. Morgen ist er wieder ganz munter. Nur werden gewisse Vorfälle aus seinem Gedächtnis ausgelöscht sein, wie bei Sir William und den anderen. Wie kann das nur passiert sein? Er ist vom Labor um ungefähr 6:30 weggegangen, sagten Sie, ja? Ja. Dann war es also schon dunkel. Wahrscheinlich ist es passiert, als er durch den Park ging. Dort ist es schon ziemlich menschenleer um diese Zeit. Oh, Andrew, das ist doch entsetzlich. Sie dürfen sich nicht aufregen, Helen. Wir können es nicht ändern, aber leider haben wir jetzt noch einen Zeugen weniger für die Ereignisse in Ogden. Gott, nochmal, wenn ich wirklich nur beweisen könnte, dass diese Rasse von Menschen unter der Erdoberfläche lebt. Aber wir wissen, dass sie existieren. Wir sahen die Maschine in Ogden an die Oberfläche kommen. Wir sind aber unglücklicherweise nur noch drei, die Wahrheit kennen. Sie, Inspektor Adams und ich. Ist Adams in Redford? Ah, soviel ich weiß, ja. Andrew? Hm? Wenn mir dasselbe zustoßen sollte wie meinem Vater heute Abend, würde ich dann all die Vorfälle der letzten 14 Tage vergessen? Aber, meine Liebe, so etwas darf man doch nicht sagen. Ja oder nein? Nein, das glaube ich nicht. Manches würden Sie vergessen, was Sie gesehen oder gehört haben. Alles, was sich auf die gegenwärtige Lage bezieht. Würde ich auch vergessen, dass ich dich getroffen habe? Nein, natürlich nicht. Cooper erkannte mich, nachdem er bearbeitet worden war, und dein Vater auch. Du darfst dich nicht auf solch düstere Gedanken einlassen, dir wird nichts zustoßen. Und selbst wenn du mich vergessen solltest, ich werde dich bestimmt nicht vergessen. Jetzt machst du dich lustig über mich. Nein, das wollte ich nicht, ganz und gar nicht, und es war mir sehr ernst damit, sehr ernst sogar. selbst wenn wir uns nach dem ersten Tag in Ogden nie mehr gesehen hätten. Ich hätte dich nicht vergessen. Wirklich? Aber ich war doch so unhöflich zu dir. Ich habe mich ja auch nicht gerade wie der vollendete Kavalier benommen. Das muss wohl eine Art instinktiver Abwehr gewesen sein. Wieso? Also ehrlich gesagt, ich fand dich... ich fand dich sehr attraktiv. Und ein Junggeselle mittleren Alters wie ich gesteht sich so etwas nur sehr ungern an, weißt du. Ich möchte mich frei und unabhängig fühlen. Und tust du das nicht? Nein. Ich glaube nicht mehr. Wir haben einige erschreckende Augenblicke zusammen durchgemacht in den letzten paar Tagen, aber jedes Mal habe ich merkwürdigerweise nicht an mich gedacht, sondern an dich, dass dir nichts zustoßen soll. Was bist du für ein komischer Mann. Ja, da hast du wahrscheinlich recht, ja. Dabei hast du es mich nie spüren lassen. Nicht ein einziges Mal. Keinem Blick, keinem Wort. Und ich habe mich so bemüht, dir zu zeigen, wie gern ich dich mag. Du mich? Natürlich. Helen. So, und jetzt musst du mir versprechen, vorsichtig zu sein. Das werde ich tun, Andrew. Nicht allein auszugehen nach Einbruch der Dunkelheit, immer auf den großen Straßen zu bleiben, wegzubleiben von unbebautem Gelände, das ist unsere einzige Chance. Vielleicht solltest du jetzt deinen Bericht im Ministerium vorlegen. Ach, mein Beweismaterial genügt nicht, um mir Gehör zu verschaffen, aber ich muss einen Weg finden, den Minister zu überzeugen, bevor es zu spät ist. Wenn diese Störungen in dem Wasserreservoir sich ausbreiten... Erwartest du das? Ja, das kann man unmöglich vorhersagen. Es handelt sich weder um eine bakteriologische noch um eine chemische Verseuchung. Mit etwas derartigem könnte man fertig werden, aber hier haben wir es mit einer molekularen Veränderung zu tun. Es bliebe ja schon nichts anderes übrig, als die Wasserversorgung von Penwood aus einzustellen. Ich kann noch verstehen, dass Sir William und die anderen bearbeitet wurden. Wie du sagst, diese Kreaturen wollen unbedingt ihre Existenz geheim halten. Das wollen sie sicher. Aber Andrew, warum sollten sie das Wasser derart verderben? Siehst du, Helen, das weiß ich auch nicht, aber sie tun es. So viel ist sicher. Hallo, ja? Andrew? Ha? Wer ist denn da? Ich bin's, Helen. Oh ja, Helen. Sag mal, wie spät ist es denn? Kurz nach 3. Und du glaubst sicher, ich bin verrückt geworden, aber ich musste dich anrufen jetzt in der Nacht. Entschuldige, bitte. Ja. Was ist denn los? Geht's dir nicht gut? Doch, ausgezeichnet, aber... Handelt es sich um deinen Vater? Nein, aber hör zu. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Kopfweh wahrscheinlich. Ah, das Kopfweh, ja. Vielleicht. Vor ein paar Minuten bin ich schließlich ins Badezimmer gegangen, um ein Glas Wasser zu holen und ein Aspirin zu nehmen. Mhm. Und wie ich den Hahn aufdrehe, merke ich, dass das Wasser ganz dick herauskommt. Ah ja, natürlich. Ja. Sag mal, du hast es doch nicht getrunken. Nein. Ich dachte nur, ich rufe dich lieber gleich an. Gott sei Dank, möglicherweise hat die Störung auf ein zweites Reservoir übergegriffen. Was willst du denn jetzt tun? Feststellen, wo das Wasser in deinem Hotel herkommt. Ich glaube, aus einem Reservoir in der Fairlie Avenue. Willst du gleich hinfahren? Ja, auf der Stelle. Dort weiß man womöglich noch nichts davon. Sie müssen sofort die Wasserzufuhr unterbrechen und sich um eine andere Versorgungsquelle bemühen. Ich komme mit. Nein, du bleibst, wo du bist. Aber ja. Andrew... Nein, du gehst jetzt wieder schlafen. Ich rufe dich wieder an, sobald ich kann. Kommen gerade zum Stehen. Damit ist die Versorgung von hier aus unterbrochen. Aber eine Ersatzmöglichkeit haben wir leider nicht. Warum nicht? Unsere Alternative ist normalerweise Penwood. Aber ich habe gerade erfahren, dass dort eine ähnliche Störung vorliegt. Ja, ja, das weiß ich. Ich war gestern dort. Wie wollen Sie jetzt West London mit Wasser versorgen? Durch Notdienst. Wir werden Wasserwagen schicken. Ja, und die Abwässer, die sanitären Einrichtungen und so weiter? Tja, das ist allerdings ein Problem. Die nächsten 24 Stunden wird es gehen. Inzwischen wird es uns wohl gelingen, Wasser von einem der Reservoire durchzupumpen, die nicht gestört sind. Ja, natürlich. Ach, übrigens sagen Sie Ihren Leuten, sie sollen nicht an die Kläranlagen gehen. In Penwood haben mehrere Angestellte über Übelkeit geklagt. Wir sind nachts sowieso nur eine ganz kleine Belegschaft hier. Ich bin aber vorhin selbst einmal hinausgegangen. Ich habe etwas derartiges noch nicht erlebt. Das Wasser ist dickflüssig und hat einen penetrant modrigen Geruch. Ah, ja, das kenne ich, ja. Ja, gut, dass wir hier immer jemand zur Aufsicht haben. Sonst hätte dieses scheußliche Zeug womöglich 2 Millionen Menschen erreicht. Ja, ja. Haben Sie schon Beschwerden bekommen? Nur ein paar Anrufe von Nachtarbeitern. Aber wir haben die Pumpen sofort abgestellt. Trotzdem, ich bin überzeugt, wir kommen rasch hinter die Ursache der Störung. Da bist. Hast du überhaupt geschlafen? Seit deinem Anruf nicht mehr. Ich war seit 4 Uhr in dem Reservoir in der Fairlie Avenue. Ohne Frühstück? Ja, und eine Tasse dünnen Tee. Dann komm man gleich mit in den Speisesaal. Wir müssen dich doch bei Kräften. Das Hotel hier ist etwas aus dem Gleise geraten, was? Heute Morgen. Ja, seit das Wasser gesperrt ist. Mhm. Keine Bäder. Kein Rasierwasser. Der Notdienst wird in kürzester Zeit die Versorgung übernehmen. Haben Sie keine andere Alternative für die Versorgung? Die Alternative war Penwood. Ist es dieselbe Art von Störung? Genau die gleiche. Ich habe extra einen kleinen Kompass mit zur Fairlie Avenue genommen. Dort wirkt sich das Reservoir auch wie ein riesiges magnetisches Feld aus. Können wir denn gar nichts untersuchen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Was ist eigentlich los? Na ja, da kann man nur Vermutungen anstellen. Aber ich denke dir an einen Kaffee oder Tee. Ja, bitte, ein Frühstück. Ich möchte gerne. Bring es mir einen Tee und vielleicht zwei Reiche. Bitte Tee und ein Zimmer Nummer 9. Nein, ich wohne noch nicht hier. Ich zahle dir schon. Dankeschön. Danke so. Man kann also nur Vermutungen anstellen. Stell dir doch mal einen Scheinwerfer vor, der senkrecht nach oben gerichtet ist. Nur statt des Lichtstrahls sendet er einen Strahl sehr rapider Partikelchen direkt auf den Grund der Kläranlage. Da wäre so etwas möglich. Ja, mit unseren technischen Mitteln nicht. Aber wir müssen uns Wesen vorstellen, deren intellektuelle Entwicklung weit über die unsere hinausgeht. Kreaturen mit unglaublichen Kräften, die alles, was wir kennen, in den Schatten stellen. Aber das ist doch grauenhaft. Ja, allerdings, ja. Sag mal, wie geht's denn eigentlich deinem Vater? Genau wie gestern Abend. Er bildet sich immer noch ein, wir seien nur auf einen kleinen Ausflug hier. Ja, das habe ich schon befürchtet. Aber was ich dir sagen wollte, ich bin gestern noch auf sein Zimmer gegangen, nachdem du weg warst. Hm? Er schlief schon. Und da habe ich seine Taschen durchsucht. Warum denn das? Ich wollte nachsehen, ob er vielleicht den Laborbericht über den Knochen von Svernov bei sich hatte. Aber ich habe nichts gefunden. Das hätte mich auch sehr gewundert. Den hat man zweifellos entfernt, als er bearbeitet wurde. Aber meinst du nicht, dass man der Sache nachgehen sollte? Ja. Vielleicht ist der Bericht wichtig. Ja, natürlich. Ich werde gleich nachher einmal ins Labor gehen. Ihr Besuch überrascht mich, Dr. Gurtsch. Ich habe Professor Lomax ja erst gestern Abend die Resultate der Analyse gegeben. Ja, das weiß ich, Mr. Wood, aber dieser Knochen interessiert mich auch. Tja, das Ergebnis hat selbst mich verwundert. Ich kann mir die Sache offen gestanden nicht recht erklären. Das habe ich auch Professor Lomax schon gesagt. Naja. Aber unsere Aufgabe beschränkt sich schließlich darauf, derartige Exemplare zu analysieren und ihr Alter festzustellen. Die zu ziehenden Schlüsse müssen wir den Anthropologen überlassen. Ja, natürlich, das verstehe ich. Ich habe hier irgendwo einen Durchschlag des Berichts. Ah ja, da ist er schon. Professor Lomax sagte uns, er hätte das Exemplar von dem russischen Anthropologen Josef Svernov erhalten. Ja, ist richtig. Angeblich sei es irgendwo in den Pyrenäen gefunden worden. Mhm. Wir konnten ihm bestätigen, dass es sich um einen Teil eines Vorderarmes handelt. Ah. Um sein Alter genau festzustellen, haben wir den Knochen einem Fluortest unterzogen. Der hohe Fluorgehalt lässt darauf schließen, dass er aus der Quartärperiode stammt. Beginn der letzten Eiszeit. Ach. Also fast 1 Million Jahre alt ist. Tatsächlich? Und das hätte normalerweise unsere Untersuchung abgeschlossen. Aber einer meiner Assistenten kam auf die Idee, das Exemplar noch auf Radioaktivität zu überprüfen. Und da kamen dann die höchst merkwürdigen Resultate zutage. Wirklich? Ja, erstens, der Knochen ist hochgradig radioaktiv. Angesichts seines Alters eine äußerst bemerkenswerte Tatsache. Zweitens stellte sich die radioaktive Substanz bei näherer Prüfung als Plutonium-239 heraus. Plutonium-239? Natürlich erhalten wir von Zeit zu Zeit verseuchte Exemplare, aber nie Plutonium-verseuchte. Ah, ja. Plutonium findet sich nämlich nicht in natürlicher Form. Es wird auch in der Industrie nicht benutzt. Plutonium-239 findet sich lediglich in der frei werdenden Strahlung gewisser Typen von Wasserstoffbomben. In der frei werdenden Strahlung gewisser... Ja, aber wie kommt Plutonium-239 in ein Exemplar, das aus der letzten Eiszeit stammt? Das möchte ich wissen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Du schienst mir ganz aufgeregt am Telefon, Andrew. Ich habe mir sofort ein Taxi genommen. Ja, ich habe auch allen Grund, aufgeregt zu sein. Warte mal, ich stelle eben das Radio an. Setz dich doch bitte, komm, Platz. Ja, danke. Weißt du, langsam fügt sich alles zusammen. Wir haben doch in Ogden schon darüber gesprochen, dass alle Bearbeiteten eine wichtige anthropologische Entdeckung gemacht haben müssen. Tja, Svernov hatte einen interessanten Knochen in den Pyrenäen gefunden. Interessant? Ja, der Knochen war radioaktiv. Aber das kommt doch oft vor bei anthropologischen Exemplaren. Das weiß ich, aber in diesem Fall wurde Plutonium-239 festgestellt. Und Plutonium-239 bildet sich nur im Atomregen von Wasserstoffbomben. Aber der Knochen stammt aus den Pyrenäen. Dort ist doch noch nie eine Wasserstoffbombe zur Explosion gebracht worden. Nicht in unserem Zeitalter. Und was soll das heißen? Verstehst du das nicht, Helen? Diese Entdeckung legt es nahe, dass zu irgendeiner Epoche vor der letzten Eiszeit eine Atomexplosion stattgefunden hat. Sieh doch, wir fragen uns seit Tagen, warum diese Kreaturen unter der Erdoberfläche leben. Da hast du deine Lösung. Eine Atomexplosion. Möglicherweise von einem Ausmaß groß genug, eine ganze Zivilisation zu zerstören. Man könnte sich doch gut vorstellen. Ein Rauchpilz, der die Sonnenstrahlen abschneidet. Die Erde beginnt zu gefrieren. Alle diejenigen, die die Katastrophe vorhergesehen oder sie überlebt haben, begeben sich unter die Erdoberfläche. Sie bauen eine Stadt. Eine gigantische Stadt. Sie passen sich langsam an ein Leben in ewiger Dunkelheit an. Ihr Augenlicht schwindelt. Aber 1 Million Jahre lang bleiben sie unentdeckt. Bis schließlich eine Handvoll neugieriger Anthropologen zufällig einen Hinweis in die Hand bekommt. Könnte das wirklich passiert sein? Ja, aber denk doch mal nach. Was würden diese Kreaturen, falls ich recht habe, mehr als alles andere fürchten? Dass die Geschichte sich wiederholen könnte. Aber wie? Sie müssen seit Jahrtausenden unseren Fortschritt auf der Erdoberfläche verfolgt haben. Von Pfeil und Bogen bis zur Superwasserstoffbombe. So, und jetzt haben Sie Angst. Angst? Ja, aber denk doch einmal nach. Seit 15 Jahren verseuchen und verderben wir die Atmosphäre und die Ozeane mit Radioaktivität. Erst vor 2 Wochen, ja, das war genau an dem Tag, an dem Sir William verschwand, haben wir mit einer neuen Serie von Versuchen im Pazifik begonnen. Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet für Geschöpfe, die ihre Nahrung und ihre Luft aus den Meeren beziehen? Das ist doch für sie eine glatte Katastrophe. So, und jetzt schlagen sie zurück. Warte mal, ich stelle rasch etwas lauter. Als ein auflaufender Überseedampfer mit einem Tanker kollidierte. Nähere Einzelheiten über die Havarie liegen zur Stunde noch nicht vor. Verbraucher in vielen Teilen von London und Mittelengland waren heute ohne Wasser. Bei den Behörden laufen zahlreiche Klagen über dickflüssiges und ungenießbares Wasser ein. Die Ursache der Störung ist bisher noch nicht bekannt. Ähnliche Berichte kommen inzwischen auch aus Amerika, Russland und gewissen Teilen des Commonwealth. Aber Andrew! Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums vermutet, könnte es sich möglicherweise um einen neuen Virus handeln, dessen Auftreten neuen Virus. Gehen, diese Idioten. Was jetzt? Hallo? Dr. Andrew Goat? Ja, am Apparat. Ihr Innenministerium. Ich verbinde Sie mit dem Minister. Einen Augenblick, bitte. Ja, das Innenministerium. Der Minister will mich sprechen. Er wird meinen Bericht über die Reservoire wollen. Und was willst du ihm sagen? Das weiß der Himmel. Am Telefon möchte ich möglichst wenig sagen. Ich Ja, ja, ich werde versuchen, ihn noch hinzuhalten. Ich verbinde Sie jetzt. Hallo, Gooch. Ja, Sir. Gooch am Apparat. Sind Sie in Penwood gewesen? Ja. Und auch in der Fairlie Avenue. Nun, was ist los? Haben Sie die Ursache herausgefunden? Ich habe zumindest eine Idee, was die Störung verursacht haben könnte. Eine Idee? Herr, mein guter Gooch, ist Ihnen denn nicht klar, wie ernst die Lage ist? Die Störung breitet sich aus. Ja, ja, das ist mir klar, ja. Ja, ich habe mir sagen lassen, es handelt sich um eine Art Virus. Ich stelle Ihnen den gesamten wissenschaftlichen Apparat des Ministeriums zur Verfügung. Verstanden? Ja, ja. Ja, und berichten Sie mir so bald wie möglich. Natürlich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Sir. Also, er will meinen Bericht. Gut, dann gib ihn ihm doch. Sage alles. Was denn alles? Alles, alles, vom ersten Tag in Oakdale an. Alles, was du mir erzählt hast. Schreib einen langen Bericht. Und wenn du willst, kannst du auch meine Unterschrift haben. Ja, ja, ja. Vielleicht kann auch Inspektor Adams unterschreiben. Dafür reicht die Zeit nicht. Er ist in Redford. Und ich muss heute noch zum Minister. Trotzdem, ich weiß nicht, ob du recht hast. Warum nicht? Wenn ich es noch so plausibel mache, Helen, Sie werden natürlich eine Untersuchung einleiten, die Ansicht anderer Wissenschaftler einholen. Es wird endlose Fragen geben und Diskussionen. Aber jetzt musst du's durchbeißen. Allein zu stehen ist nicht leicht, Andrew. Aber wenn du die Stimme laut genug erhebst, wird irgendjemand dich schon hören. Sonst noch etwas an Unterschriften bergen? Nein, Sir, das ist alles. Oh ja, Dr. Gooch war hier, kurz nachdem Sie zur Konferenz gingen. Ja, und? Er hat einen Bericht über die Lage in den Wasserreservoiren gebracht. Ah ja, ja, den Bericht habe ich ja erwartet. Wo ist er denn? Hier, Sir. Ja, na, wollen Sie mir nicht geben? Worauf warten Sie? Verzeihen Sie, Sir, aber ich habe ihn gelesen und ehrlich gesagt, ich glaube, der Mann ist übergeschnappt. Wer? Gooch? Gut. Etwas exzentrisch ist er vielleicht, aber bestimmt nicht weniger bei Verstand als Sie und ich. Wissen Sie, was er hier geschrieben hat? Dass unsere Wasserversorgung vorsätzlich gestört wird, dass wir angegriffen werden. Angegriffen? Ja, von irgendwelchen Wesen, die unter der Erdoberfläche hausen, und zwar weil der Atomregen unserer Kernwaffen... Kommen Sie, geben Sie mir lieber den Bericht. Bitteschön. Und wissen Sie, was er glaubt, uns vorschlagen zu können? Na? Dass wir uns mit den Amerikanern und den Russen zusammensetzen und einen Stopp für weitere Atomwaffenversuche erreichen. Schreiben Sie mir einmal seine Telefonnummer auf. Ja, ich möchte Ihnen vielleicht später noch anrufen. Ja, aber Sie können doch diesen Bericht nicht ernst nehmen. Vor einer Woche hätte ich es vielleicht nicht getan. Aber jetzt stecken wir mitten in einer Krise. Und es ist meine Pflicht, das alles ernst zu nehmen. Andrew, hast du denn diesem Mr. Barrington nicht in ernster Lage klargemacht? Ich habe es versucht, aber da kann man genauso gut gegen eine Wand reden. In ein paar Stunden sind möglicherweise alle Wasserreservoirs außer Betrieb. Ich weiß, und London allein verbraucht 100 Millionen Liter in einem Tag. Stell dir die Katastrophe vor, wenn die Versorgung total ausfallen sollte. Seuchen, qualvoller Durst und schließlich... Aber irgendetwas müssen wir doch unternehmen können. Wir müssen irgendeinen Weg finden, die höchsten Stellen zu überzeugen. Moment mal. Hallo, Gooch hier. Hier Adams. Ah, Inspektor. Von wo aus sprechen Sie? Aus Redford. Wie steht's bei Ihnen? Wir sind inzwischen leider nur mehr drei. Professor Lomax ist auch bearbeitet worden. Ach, wann? Gestern Abend. Und die neueste Entwicklung ist sehr besorgniserregend. Keine Sorge. Sie wollten doch handgreifliche Beweise. Ich habe einen. Was haben Sie? Ja, ich habe Beweismaterial für Sie. Eine Fotografie. Es tut mir leid, Inspektor. Wovon sprechen Sie? Ich habe die Fotografie dieser Maschine aufgenommen im Moment des Durchbruchs an die Oberfläche. Was denn? Wie haben Sie die denn bekommen? Höchst einfach. Ich habe den Lockvogel gespielt. Das Ding kam herauf, um mich in die Zange zu nehmen, und da habe ich es schnell geknipst. Na, und wie sind Sie entkommen? Wir haben ja neulich festgestellt, dass diese Wesen lichtscheu sind. Also habe ich ein Strohfeuer angezündet und bin davongelaufen. Ah. Dann habe ich mein Bild entwickelt. Großartig ist es geworden, das Doktor. Das möchte ich aber doch dringend sehen. Ich kann nur leider heute oder morgen noch nicht nach London kommen. Und der Post möchte ich es eigentlich lieber nicht anvertrauen. Ganz bestimmt nicht. Hören Sie, Inspektor, ich kann sowieso im Augenblick hier nicht viel tun. Ich glaube, ich fahre so schnell wie möglich zu Ihnen nach Redford hinaus. Um wie viel Uhr kann sie hier sein? Ja, warten Sie mal, es ist so etwa gegen 11. Gut, dann bis später. Auf Wiedersehen, Dr. Gott. Wiedersehen, Inspektor. Sowas. Vielleicht ist unsere Sache doch nicht hoffnungslos. Was hat denn Adams gesagt? Er hat es fertiggebracht, die Maschine zu fotografieren. Das kommt uns wie gerufen. Ich fahre gleich noch zu ihm hinaus. Dann komme ich mit. Nein, du bleibst hier, Helen. Du bleibst nein, hier. Nein, ich lasse dich unter keinen Umständen allein fahren. Das ist doch Unsinn, Helen. Wenn du mich nicht mitnimmst, setze ich mich in den nächsten Zug nach Oakdale. Also gut, komm. Meinetwegen, komm her. Ich glaube, ich sage dem Hausmeister Bescheid, falls wir in Reifort übernachten müssen. Andrew, ist das nicht dein Telefon? Vermutlich, ja. Willst du denn nicht hingehen? Nein. Ich weiß, es könnte doch wichtig sein. Nicht so wichtig wie unsere Fahrt. Lass es ruhig läuten. Vor ein paar Minuten war sein Anschluss noch besetzt, Sir, und jetzt bekomme ich keine Antwort. Haben Sie auch bestimmt die richtige Nummer? Ja, gewiss, Sir. Also nur nicht aufgeben, ich muss ihn erreichen. Ich hätte Sie aus der Konferenz herausgeholt, wenn ich geahnt hätte, dass es so wichtig ist. Naja, das ist ja jetzt nicht mehr zu ändern. Rufen Sie Downing Street auf der direkten Leitung an. Sagen Sie, ich sei aufgehalten worden. Ich bin in einer halben Stunde da. Jawohl, Sir. Ja, und sagen Sie auch, ich hätte eine äußerst wichtige Verlautbarung zu machen. Es ist nötig, das Kabinett sofort zu einer höchst wichtigen Besprechung zusammenzurufen. So. Da hätten wir London schon hinter uns. Na, mach's dir bequem für die lange Fahrt, Liebling. Oh, ich sitze hier sehr bequem. Na, komm, hol dir mal die Decke da hinten. Sehr warm ist es heute nicht. Ja, das ist eine gute Idee. Kannst du sie erreichen? Ja, wunderbar. So. Das ist großartig. Sage mal, Andrew. Hm? Glaubst du, der Minister hat einen Bericht inzwischen bekommen? Tja. Wenn, dann ist er wahrscheinlich in den Papierkorb gewandert. Die Fotografie der Maschine ist vielleicht unsere letzte Chance. Schade, dass es keine Fotografie von einem dieser Wesen ist. Na, das wäre wohl ein bisschen viel verlangt, findest du nicht, auch? Wie die wohl aussehen, das möchte ich wissen. Tja. Ich könnte mir vorstellen, dass ihre Hautfarbe schmutzig weiß ist. Naja, sie kommen ja nie an Licht und Sonne. Ein sehr erfreulicher Anblick sind sie vermutlich nicht, aber an Humanität, da sind sie uns möglicherweise weit überlegen. Ist dir nicht aufgefallen, dass alle Entführten heil und gesund wieder zurückgebracht wurden? Nein, nein, nein. Ungeheuer sind diese Wesen nicht. Warum attackieren sie denn unsere Wasserversorgung? Na, vielleicht geht es für sie um Leben und Tod. Sie oder wir. Angenommen, wir würden die Atomversuche aufgeben. Würden Sie das merken? Ja, das würden Sie ganz bestimmt merken. Ja, aber selbst wenn wir unsere Versuche einstellten, andere Nationen tun es vielleicht nicht. In einer Situation wie der jetzigen müssen wir alle an einem Strick ziehen. Das bleibt uns gar nichts anderes übrig. Es dauert nur immer Monate, ein Gipfeltreffen vorzubereiten. Ja, da hast du recht. Und bis dahin dürften die Wasserkaraffen auf den Konferenztischen leer geworden sein. Haben Sie Gooch endlich erreicht, Baring? Nein, Sir. Haben Sie eine Nachricht hinterlassen, dass er direkt hierher in den Downing Street kommen soll? Jawohl, Sir. Wir haben nichts unversucht gelassen. Seine Wohnung, Scotland Yard, aber niemand weiß, wo er steckt. Jetzt macht schon gar nicht mehr viel aus, ob er dabei ist oder nicht. Haben Sie vor dem Kabinett seinen Bericht verlesen? Allerdings. Und wie wurde er aufgenommen? Wie zu erwarten war. Zunächst mehrmals amüsiertes Gelächter, dann wurde es still. Am Ende habe ich ein gewisses Unbehagen bei 3 oder 4 meiner Kollegen bemerkt. Mit einigem Glück bringe ich eine Mehrheit zusammen. Und dann? Weiß Gott, erst einmal abwarten, ob ich die Mehrheit bekomme. Lam Sergeant. Guten Abend, Dr. Gooch. Ich dachte, Sie wären in London. Ist Inspektor Adams da? Ja, er hat heute Nachtdienst. Er wird wohl so in einer halben Stunde kommen. Wollen Sie so lange auf ihn warten, Sir? Nein, nein, nein. Können Sie mir seine Privatadresse geben? Ja, er wohnt bei einer Mrs. Throat in der Ashworth Road Nummer 23. Throat, hä? Ja, die ist am Rande von Redford. Ah ja, ich werde den Weg schon finden. Die Vermieterin wird sich ganz schön ärgern, wenn sie so spät noch herausgeklingelt wird, Andrew. Ja, der Inspektor muss ja sowieso in einer halben Stunde wieder im Dienst sein. Und da kommt schon jemand. Mrs. Stroud? Ja, aber wenn Sie ein Zimmer suchen, ich habe nichts mehr frei. Nein, nein, nein, wir suchen kein Zimmer. Wir wollen zu Inspektor Adams. Ach so. Ja, der ist nicht da, er ist schon weg zum Dienst. Ach, er ist schon weg? Ja, vor etwa 10 Minuten. So, welchen Weg nimmt er gewöhnlich? Durch die South Road und an den Anlagen vorbei und von dort meist rechts am Bahndamm entlang. Ah ja, vielen Dank, Mrs. Stroud, und entschuldigen Sie bitte die späte Störung. Bitte schön. Gute Nacht. Gute Nacht. Weit und breit keine Spur. Wahrscheinlich ist er schon auf dem Polizeirevier. Hoffentlich hat er die Fotografie bei sich. Aber ja, bestimmt. Durch die Anlagen, hat sie gesagt? Ja. Andrew, du, ist das da vorne nicht sein Wagen? Wo? Dort, unter den Bäumen. Der Wagen steht leer. Ah, dann kann Adams ja nicht weit sein. Adams? Inspektor Adams! Nichts von ihm zu sehen, Andrew. Helen! Ja? Komm mal hierher. Nein, nicht weiter. Siehst du? Was ist? Da drüben bei der Hecke eine Grube. Nein. Ja, ja, ja. Ich fürchte, von Inspektor Adams haben wir nicht mehr viel Unterstützung zu erwarten. Ja, und die Fotografie? Ah, die ist futsch, du. Komm, komm, schnell zurück zum Wagen. Rasch, komm. Sollten wir nicht weitersuchen? Nein, das hat keinen Sinn. Was ist denn los, Adams? Schnell, raus aus dem Wagen. Warum? Keine Zeit, tu, was ich dir sage, komm. Gib mir die Hand. Renn, komm. Wohin? Ich weiß noch nicht, aber der Wagen springt nicht an. Und ich glaube, die Maschine wird wieder erscheinen. Hörst du? Da kommt ein Zug. Der Bahnhof kann nicht weit sein. Komm! Bitte zurücktreten von der Bahnsteigkante! Schnell, Helen, komm hier durch die Sperre. Ohne Fahrkarte. Ach was, du kommst, du rennst auf deinen Gepäckträger nicht um. Hey, sieh da, was soll denn das? Da können Sie nicht einsteigen. Hui, so. Das haben wir wenigstens geschafft. Komm, setz dich hin, Helen. Erst mal wieder zu Atem kommen. Hui. Wo fährt denn der Zug hin? Ich habe keinen Schimmer mehr. Ich bin froh, dass wir ihn erwischt haben. Du nicht auch? Und ob. So sehr gern sitze ich nicht im Dunkeln. Selbst nicht mit dir. Ja, wahrscheinlich ist nur die Birne kaputt. Du weißt du was, Andrew? Ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Zug überhaupt beleuchtet war. Ach, neue Sparmaßnahmen. Das sollte mich nicht wundern. Das muss ja hier nur eine kleine Nebenlinie sein. Soll ich dir meinen Mantel umhängen, Liebling? Mir lieb von dir, nein, danke. Durch. Ich glaube, wir bleiben schon wieder stehen. Was? Ja, sieht fast so aus, ja. Ja, tatsächlich. Wir stehen. Warte, ich werde mal das Fenster aufmachen. Siehst du was? Nein, nichts. Ach, du liebe Zeit. Was ist denn los? Ich glaube, man hat uns auf ein totes Gleis abgestellt. Womöglich für die ganze Nacht. Naja, hoffentlich nicht. Ja. Und was jetzt? Jetzt bleibt uns nur übrig abzuwarten, mein Liebling. Machen wir es uns gemütlich, so gut wie möglich. Komm, steig dich aus. So, mein Liebling. Oh, ich werde schon aufpassen, dass dir nichts geschieht. Haben Sie meine Frau angerufen, Barrington? Jawohl, Sir. Ich habe ihr gesagt, sie würden heute Nacht nicht zurückkommen und wahrscheinlich einige Tage wegfahren müssen. Immer noch keine Nachricht von Gorge? Nein, nichts, Sir. Was das wohl zu bedeuten hat. Sie wissen, was Sie zu tun haben, falls er kommen sollte, ja? Jawohl, Sir. Ihn mit dem nächsten Flugzeug nach Genf schicken. Dass man so schnell ein Gipfeltreffen anberaumen kann, hätte ich auch nie gedacht, Sir. Ich auch nicht. Hoffentlich kommt es auch zu einer Einigung. Aber Sie sind optimistisch, Sir. Das müssen wir sein, Barrington. Andrew? Schläfst du? Nein. Die Luft ist so stickig. Soll ich das Fenster öffnen? Ja, natürlich. Es ist stockdunkel draußen. Wie lange sitzen wir schon hier? Noch nicht sehr lang. Und wahrscheinlich wird es noch 4 oder 5 Stunden dauern, bis sie uns wieder hier herausrangieren. So lange noch? Mach dir keine Sorgen, Liebes. Das ist leicht gesagt, Andrew. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe plötzlich Angst. Nein. Kein Grund zur Angst. Das siehst du. Siehst du, was ich dir gesagt habe? Du hättest mir eben folgen sollen. In London wärst du viel besser aufgehoben. Hm? Ich bin so froh, dass ich bei dir bin. Leg deinen Arm um mich. Ja, komm. So, besser? Viel. Andrew, horch. Hörst du's? Da ist wieder das Geräusch. Das bildest du dir nur ein. Nein. Ich hör's doch bestimmt. Ich höre es doch, von der Seite kommt es. Nein, komm, bleib. Nein, du gehst jetzt nicht zum Fenster. Du bleibst hier. Bleib hier. Sie wollen uns holen, Andrew. Sie wollen uns holen. Wir können nichts dagegen tun, Ellen. Es ist vorbei. Oh, ich habe solche Angst. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin bei dir. Und sie werden uns nichts antun. Wir werden nur alles vergessen, Ellen. Ja, vergessen. Aber ich will nichts vergessen. Ich will nichts vergessen. Aber ich will nichts vergessen! Ich will nichts vergessen! Was passiert, wenn niemand deinen Bericht liest? Irgendjemand, irgendwo wird den lesen, Helen. Nimm mich fest in deine Arme! Ja, komm. Nimm mich fest in deine Arme! Ja, komm. Wir werden vergessen, Helen, aber das Leben geht weiter. Das Abenteuer von Oakdean, das liegt hinter uns. Wir dürfen und wir müssen hoffen. Helen, hoffen! Terra Incognita von Philip Levine. Übersetzung Peter Bahama. Es sprachen Dr. Andrew Gorge, Horst Tappert, Inspektor Adams, Heinz Schimmelpfennig, Sir William Stacy, Albert Karl Weiland, Helen Lomax, Marlies Schönau, Professor Lomax, Peter Lühr. In weiteren Rollen Nora Minor, Wolfgang Dörich, Josef Sieber, Richard Klei,